es ein jüdisches Krakau gegeben. Stellen Sie sich das mal vor. Ab heute Abend werden diese 600 Jahre nur noch ein Gerücht sein. Die hat es nie gegeben. Heute ist ein historischer Tag. Jest ja so gut wie tot. Lass ihn. Proszę, jedną chwilę. Proszę, pozwól mi ją wnieść. Du bist auch gleich dran. Stell dich an.